hi. So, und da ist sie, die Ausgabe Nummer 4 meines Reiseberichts aus Langenels. You, Friday, and no fries anywhere. Das war eigentlich klar. Das ist hier im Haus Lebensquell. Gibt's, glaube ich, noch nicht mal eine Fritteuse, wo man die Dinger herstellen können. Auch keine Heißluftfritteuse. Vielleicht im Konvektomaten. Ich denke aber, das hat noch niemals jemand probiert. Glaube ich. Na, dafür ganz großes Kino gab's heute Mittag. Fischstäbchen. Klaus, was sagst du denn? Fischstäbchen. Toll, richtige, echte, schöne, leckere Fischstäbchen. Okay, mit Kartoffeln und Salat. Ja, auch okay. Nee, also wirklich möchte ich jetzt nicht hier klagen. Das wäre doof. Das passt schon. Genau, und das mit den Fritten am Freitag ist ja sowieso so eine Sache. Klappt ja auch oft nicht. Ja, es war heute ein wirklich schöner, angenehmer, ruhiger Tag. Hin und wieder hat die Sonne geschienen. Ich war heute tatsächlich draußen nochmal wandern. Also die Entscheidung Mittagsschlaf oder Wanderschuhe ist dann diesmal für die Wanderschuhe ausgefallen, weil es hier so einen schönen Slot von einer Dreiviertelstunde gab, wo das wirklich richtig tolles Wetter war. Und so bin ich hier durch das Dorf Langenels gestiefelt und mal so ein bisschen aus dem Dorf raus in so eine Fichtenschonung. Ja, weil nämlich hier ganz viele Weihnachtsbäume angebaut werden. Und das sieht so aus, dass die sich so langsam auf die Ernte dieser Bäume vorbereiten. Ich glaube, so muss man das richtigerweise sagen, dass diese Bäume geerntet werden. Ja, nicht nur ich war heute unterwegs, sondern auch andere Bewohner dieses Hauses. Und ich schaue gerade mal nach, ob ich das wirklich fotografiert habe, was die mitgebracht haben. Ja, habe ich. Schicke ich dann mal mit diesem Podcast mit. Die haben nämlich Pilze gesammelt. Mir persönlich macht das ein bisschen Angst. Ich meine, ganz davon ab, darf ich die sowieso seit 1,5 Jahren gar nicht mehr essen, wegen der Verdaubarkeit. Aber gut, das eine sind Steinpilze, das habe dann sogar ich erkannt. Das andere weiß ich nicht so genau. Jedenfalls bestand hier der Plan, selbige auch zu verspeisen, was dann auch gemacht wurde. Also jetzt ich nicht, sondern die anderen. Und ja, es ist erstaunlich. Sie sind alle noch da und es scheint ihnen auch gut zu gehen. Also ist es wahrscheinlich echt nur meine Skepsis gewesen. Nun ja, wie dem auch sei, das Thema Pilze essen ist für mich sowieso leider durch. Pilz trinken mit Z. Nee, auch nicht. Pilz trinken mit S. So. Ja, Rechtschreibschwäche. Ist auch so ein Ding, was ich seit Jahren mit mir rumschlepp. Egal. Ist aber auch Quatsch, was ich jetzt erzähle. Jedenfalls, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Die haben es alle überlebt. Heute Nachmittag kam dann Besuch aus Karlsruhe. Ein Freund war mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar unterwegs zu einem Gitarrenworkshop. Und zwar wollten die nach, habe ich auch noch nie gehört, Hafenlohr. Jo, und das ist nicht so schrecklich weit weg von Langenels. Auf jeden Fall haben die das zum Anlass genommen, mal eben hier kurz vorbeizuschauen und Hallo zu sagen. Und wir haben dann uns nett unterhalten und und Kaffee getrunken. Das war auch schön heute an dem heutigen Tag. Genau. Gemütliches Abendessen. Ja, und dann war der Tag ja auch schon wieder schwuppdiwupp herum. Das ist echt immer erstaunlich. Vor allen Dingen, weil ich mich gar nicht dagegen wehren kann, dass ich irgendwie immer um 6:30 wach bin. Und das wird mir ja sonst zu Hause und wenn ich arbeiten muss, im Traum nicht einfallen, dann freiwillig aufzustehen. Aber hier ist das irgendwie, bin ich dann richtig ausgeschlafen und muss dann auch gar nicht mehr weiter liegen bleiben und gehe dann einfach mal runter in die Küche nach der so Morgenpflege sozusagen und schaue dann schon mal, was denn da schon fertig ist oder wo noch was gemacht werden muss zum Frühstück vorbereiten und ja. Und das ganz ohne irgendwelche Reue. Es ist, also gibt mir irgendwie auch zu denken. Naja, jedenfalls ist ja auch okay, freue ich mich jetzt daran, dass das hier so ist. Was hier übrigens auch ganz interessant ist, ist das, dieser Stuhl, auf dem ich hier sitze, der macht auch so Geräusche, dass ich mir denke, vielleicht sollte ich da morgen nochmal so einen Hausmeisterjob machen mit Leim und irgendwelchen Dingen, um das Ding wieder hier richtig, oh, das ist auch hier aus dem Leim, merke ich gerade. Okay, einfach mal still sitzen bleiben. Ja, genau. Im Wesentlichen ist es das schon wieder für heute gewesen. So richtig viel ist nicht. Ist ja auch, ich mal, sag mal, so ein bisschen Sinn der Übung, ne? Dass ich hier zur Ruhe komme. Und zur Ruhe kommen heißt dann halt auch, ja, irgendwo draußen rumgehen, stehen. Eine Sache habe ich doch noch gemacht. Wäsche gewaschen. Das war auch nötig, sonst reicht das nicht für die restliche Zeit, die ich noch hier bin. Ja, aber das hat sich dann hat es sich auch gehabt. Gut, dann will ich es auch mal jetzt damit bewenden lassen. Sag vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn jetzt die Message heute ein bisschen dünn war. Und ja, vielleicht passiert ja morgen mal noch was richtig Witziges, was ich dann erzählen kann. Ansonsten sage ich jetzt erstmal guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder wann immer ihr das hört. Und bis denne.